Wenn Lebensstürme toben, wenn alles wankt und bricht, wer gibt ihm Ruhelosen im Leben Halt und Licht? Nur Jesus allein, nur Jesus allein, nur Jesus allein kann Schutz und Trost und Friede sein. Im Innern Gram und Schmerzen, kein Friede ringsumher. Wer stärkt die müden Herzen, wer bringt den Frieden fair? Nur Jesus allein, nur Jesus allein, nur Jesus allein kann Schutz und Trost und Friede sein. Mich drückt die Last der Sünden, mein Herz ist krank und wund. Wo kann ich Ruhe finden, Vergebung meiner Schuld? Nur Jesus allein, nur Jesus allein, nur Jesus allein kann Schutz und Trost und Friede sein.